Es war noch nie so dunkel, nie so kalt. Ein Kreuz auf einem Hügel, starres Schweigen, Hohn und Spott. Die Liebe stirbt an Gleichmut und Gewalt und flüstert leise Worte. Warum bist du fort, mein Gott, schuldlos schuldig und verraten? Hängst du zwischen Gott und Welt, bist in unseren Krieg geraten und machst Frieden, der ewig hält. Du stirbst an satter Überheblichkeit, an tausend schalen Träumen einer selbstgerechten Welt. Du stirbst an stolzer Gottvergessenheit, an selbsterdachten Zielen, falschen Wegen ungezählt, schuldlos schuldig und verraten. Hängst du zwischen Gott und Welt, bist in unserem Krieg geraten und machst Frieden, der ewig hält. Es war noch nie so dunkel, nie so kalt, doch so bricht Gottes Gnade heiß in unsere kühle Welt. Liebe siegt, bewältigt die Gewalt, wir feiern die Versöhnung zwischen Gott und seiner Welt. Schuldlos schuldig und verraten, hängst du zwischen Gott und Welt, bist in unseren Krieg geraten und machst Frieden,